Heute möchte ich da anknüpfen, wo ich vergangenen Sonntag aufgehört habe, bei der Oper. Kennen Sie Freundschafts- oder Liebesduette mit Männern? Der Marquis von Posa und Don Carlos fallen einem natürlich ein, bei Verdi. Oder Bizets Perlenfischer. Viel mehr aber dürfte es kaum sein. Männer in der Oper sind, grob geschätzt, zu 98% Antagonisten, Gegner, Feinde, Konkurrenten. Nicht so bei Schubert. Hören Sie das Duett Freula, Maurigato, Kein Geist, ich bin am Leben, aus dem dritten Akt seiner Oper Alfonso und Estrella, und seien Sie herzlich begrüßt zur 11. Folge unserer Sendereihe. Freunde und andere Männer. Nur ein Gesellschaftsspiel? Kein Geist, ich bin am Leben. Steh auf und sieh mich an. Ich komme zu vergeben. Dir Hass ist Was für eine Musik! Da begegnen sich Abendland und Morgenland, der Christ Freula und der Heide Maurigato, und sie tun es bei Schubert in stockenden, tastenden, fast ungläubigen Rhythmen. Dann aber umschlingen sich ihre Melodien im Herzpuls und finden miteinander ins Unisono. In jeder moderneren Oper wäre das psychologisch sicher weiter ausgebreitet worden. Schubert aber findet, das Ergebnis ist unerhört genug. Dass zwei Erzfeinde miteinander Frieden schließen, dass Märchenhaftes und Historisches zusammengehen und dass zwei Männer öffentlich Gefühle zeigen, Empathie. Sie hörten Christian Gerha und Jochen Schmeckenbecher. Sie wurden begleitet von den Berliner Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt. Schubert und die Männer, Schubert und seine Freunde, das ist ein großes Thema. Hier und da hat es mich schon beschäftigt, als es hier um Schubert und die Schule ging beispielsweise. Seine ersten wichtigen Kontakte knüpft der Komponist ja im Wiener Stadtkonvikt. Oder bei der Frage nach den Texten, die er vertont. Schubert genießt das Leben in der Wiener Bohème des frühen 19. Jahrhunderts. Der Austausch mit den Künstlern und Intellektuellen ist ihm Familienersatz und Lebensform, prägt seine ästhetische Entwicklung und schärft auch seine politische Wahrnehmung. Für einen Aufbruch in bessere, friedlichere Zeiten nach der Befreiung von Napoleon. Der Kampf ist nun entschieden, bald, bald erscheint der Frieden in himmlischer Gestalt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat endlich ausgeknallt. Verschwunden sind die Schmerzen, weil aus beklemmten Herzen kein Seufzer widerhallt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat endlich ausgeknallt. Verschwunden sind die Schmerzen, weil aus beklemmten Herzen kein Seufzer widerhallt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat endlich ausgeknallt. Verschwunden sind die Schmerzen, weil aus beklemmten Herzen kein Seufzer widerhallt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat endlich ausgeknallt. Ein Terzett a cappella für Männerstimmen, vom ganz jungen Schubert komponiert 1813 auf einen anonymen Text. Manche Forscher vermuten, Schubert selbst sei der Dichter dieser 8 patriotischen Strophen, inspiriert möglicherweise von Theodor Körner, den er früh liest und auch vertont. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Schubert ist kein Mann des Wortes, weder schreibt er viel, noch spricht er gern, wie wir von seinen Freunden wissen. Und alles dezidiert Politische ist ihm ohnehin fremd. Verschwunden sind die Schmerzen, so heißt dieses Terzett, Deutschverzeichnis 88, es sangen die Singphoniker. Es gibt eine berühmte Sepia-Zeichnung von Moritz von Schwind, die zeigt Schubert im Kreise seiner Künstlerfreunde. 2 Dinge sind daran interessant. Erstens, dass Schwind die Zeichnung im Nachhinein anfertigt, 1868, aus dem Gedächtnis heraus, wobei er sicher fremdes Bildmaterial zur Hilfe nimmt. Trauen kann man der Sache also nicht, jedenfalls nicht im dokumentarischen Sinn. Es ist ein Arrangement. Deswegen ist zweitens interessant, wo Schubert auf dieser Zeichnung sitzt. Ziemlich genau in der Mitte, nämlich am Flügel zwischen dem Sänger Johann Michael Vogel und Josef von Spaun, einem seiner ältesten Weggefährten. Der schweigsame, schüchterne Komponist ist das Herz des Ganzen. Und alle drängen sich um ihn her. Maler, Dichter, Musiker. Rieder, Kuppelwieser, Meierhofer, Hüttenbrenner und wie sie alle heißen. Und Franz von Schober natürlich, vorne rechts, der Dichter des etwas unseligen Alfonso und Estrella-Librettos, der gerne Schauspieler geworden wäre, ein hochgebildeter Mann und schillernder, zweideutiger Charakter, wie es heißt. 1822 vertont Schubert sein Gedicht »Frühlingsgesang«, ein Text, bei dem man leicht auf zweideutige Gedanken kommen kann. Noch einmal die Sinfonika. Schmücket die Locken mit duftigen Kränzen und folget der Freude beglückenden Drang. Schmücket die Locken mit duftigen Kränzen und folget der Freude beglückenden Drang. Begrüßet den Frühling mit heiteren Tänzen, den Sieger, der alles in Liebe bezwang, den Sieger, der alles in Liebe bezwang. Begrüßet den Frühling mit heiteren Tänzen, den Sieger, der alles in Liebe bezwang, den Sieger, der alles in Liebe bezwang. Der Winter bedroht ihn mit schauriger Kälte, der Sommer verfolgt ihn mit flammendem Speer. Aber er schwebt unter blauem Gezelte, sorglos und lächelnd auf Hüften dahin. Der Winter bedroht ihn mit schauriger Kälte, der Sommer verfolgt ihn mit flammendem Speer. Aber er schwebt unter blauem Gezelte, sorglos und lächelnd auf Düften dahin. Und die treue Erde mit Liebesgebärde eilt ihm entgegen, es heben und regen sich tausend Kräfte in ihrer Brust. Und kühnen der Liebe besinnige Lust, und kühnen der Liebe besinnige Lust, es heben und regen sich tausend Kräfte. Und künden der Liebe selige Lust. Es riesen die Quellen und Knospen schwellen, Blumen erscheinen und in den Hainen singt Philomele aus tiefer Brust. Und kündet der Liebe selige Lust. Und kündet der Liebe beseliger Lust. Und in den Hainen singt Philomele. Und kündet der Liebe beseliger Lust. Drum schmücke die Locken mit bräutlichen Kränzen, wem scharfe Kraft noch den Busen durchdringt. Und huldge dem Sieger in heiteren Tänzen, der alles mit schaffender Liebe bezwingt. Drum schmücke die Locken mit bräutlichen Kränzen, wem schaffende Kraft auf den Busen durchdringt. Und huldge dem Sieger in heiteren Tänzen, der alles mit schaffender Liebe bezwingt. Mit Liebe, mit schaffender Liebe bezwingt. Mit Liebe, mit schaffender Liebe bezwingt. Wenn Männer singen, das A Cappella Terzett Frühlingsgesang auf ein Gedicht von Franz von Schober, eine Aufnahme mit den Sinfonikern. War Schubert homosexuell? Diese Frage hat viele Gemüter bewegt und wird auch heute noch diskutiert. Die Forschung aber wird nie herausfinden, ob Schubert nun bi- oder homosexuelle Neigungen hatte oder nicht. Es existieren keine Bekenntnisse, keine erotischen Tagebücher und auch keine Prozessakten. Immerhin wurden homosexuelle Handlungen in Österreich schwer bestraft. Seit 1878 zwar nicht mehr mit dem Tod, dafür aber mit Folter und Kerker. Junge Männer wie Schubert sehen sich also besser vor, so wie sie sich vor der Zensur hüten. Mit Gedichten wie Schobers Frühlingsgesang bewegt Schubert sich in jedem Fall auf der sicheren Seite. Metaphern wie der flammende Speer des Sommers, rieselnde Quellen oder schwellende Knospen gehen gut auch als Naturlyrik durch. Im Leben aber hat Schubert, so viel immerhin lässt sich sagen, keine Wahl. Er kann es sich nicht aussuchen, ob er bürgerlich leben möchte mit Frau und Kindern und einer festen Anstellung oder ob er sein Heil als freischaffender Künstler sucht. Die Gründung einer Familie bleibt ihm verwehrt, dazu fehlt ihm schlicht das Geld. Also bleibt er Junggeselle und geht ins Bordell, zumindest einmal, wozu Schober ihn verleitet haben soll, mit dramatischen Folgen, seiner Syphilis-Infektion nämlich. Oder er hält sich, wenn man so weit gehen möchte, an andere junge Männer in einer ähnlichen Lebenssituation. Ein frühes Lied wie »Der Jüngling und der Tod« nach Joseph von Spaun scheint das zumindest nahezulegen, auch wegen seiner Beschwörung von schöneren Welten und einem geträumten Land. Christian Gerhaher und Gerold Huber, 2002. ein sperriges, finsteres Lied. Ursprünglich für zwei Stimmen geschrieben, als Duett sozusagen. Der Jüngling und der Tod, Deutschverzeichnis 545. Ein Geschwisterlied, ganz offensichtlich zu Schuberts Matthias Claudius Vertonung »Der Tod und das Mädchen«. Die Bezüge reichen hier bis in einzelne Verse hinein. Das Mädchen etwa ruft »Ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an«. Der Jüngling aber bittet »O komm und rühre mich doch an«. Was sagt diese Umkehrung, was sagt diese Spiegelung? Sie zeigt, wie intensiv Schubert und seine Freunde in der Kunst gelebt haben, wie intensiv sie mit Ideen umgegangen sind. Der Tod, das ist zu diesem frühen Zeitpunkt die Erlösung, die schönere Welt, die Utopie eines Allaufgehobenseins. Bei Schubert wird sich das später ändern. Noch aber ist er sich mit seinen Freunden einig. Die Kunst ist die einzig mögliche Existenzform auf Erden. Ein Gedicht von Johann Baptist Mayrhofer an Franz und das Ständchen aus dem Schwanengesang, ein Lied also nach Ludwig Rellstab, hintereinander weggesprochen und gesungen, ganz im Sinne einer Schubertiade, in der Verschiedenartiges zueinander kommt. Julian Prégardien, Xavier Douas-Latorre, Marc Antailly und Philippe Pierlot. Du liebst mich. Tief habe ich's empfunden, du treuer Junge, zart und gut. So stähle sich denn schön verbunden der edle jugendliche Mut. Wie immer auch das Leben dränge, wir hören die verwandten Klänge. Doch lass uns treu, bis sich dem Willen die Bildung und die Kraft gesellt, als Brüder redlich bauen im Stillen an einer schönern, freien Welt. Sie ist es nur, der ich gesungen. Und ist sie, sei das Lied verklungen. Leise fliegen meine Lieder durch die Nacht zu in stillen Hainer Lieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte Holde nicht. Die Nacht, die Gallen schlagen, ach, sie fliehen dich. Mit der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Verstehen des Busens Sehen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich. eines der vielen Schubert-Ständchen hier in einer Bearbeitung für Gitarre, Traversflöte und Bariton. Es sang Julian Prégardien. Es gibt unterschiedliche Künstlerkreise, in denen Schubert sich bewegt, und richtig säuberlich auseinanderzuhalten sind sie nicht. Es ist eben nicht so, dass er vom Linzer Kreis um Anton von Spaun, den Bruder seines Freundes Josef, in den Wiener Kreis um Franz von Schober wechselt und von dort aus dann mit den Jüngeren weiterzieht, mit Meierhofer, Kuppelwieser und Bauernfeld. Die Grenzen sind vielmehr fließend. Der Linzer Kreis, heißt es, sei eher utopisch-jakobinisch ausgerichtet. Man will offenbar auch politisch etwas bewegen. Der Wiener Kreis und seine Lesegesellschaft hingegen verstehen sich als utopisch-romantisch. Die politische Aufbruchsstimmung nach den Befreiungskriegen ist aufgezehrt. Unter der Knute des Metternich-Regimes tritt so etwas wie Resignation ein. Was bleibt, ist der Freiraum der Kunst. Was bleibt, ist die Freundschaft, das Leben in einer mehr oder weniger verschworenen Gemeinschaft. Wobei man sich diese Gemeinschaft nicht allzu freudlos vorstellen darf. Die Freunde lesen nicht nur Streng, Goethe, Kleist, Tieck, Aischylos, Heine, Schlegel, Rückert oder Platen und steigern sich in einen heiligen geistigen Eifer hinein. Sie spielen auch Spiele oder machen Ausflüge. Nach Schloss Atzenbruck zum Beispiel, 35 Kilometer westlich von Wien gelegen und zum Stiftkloster Neuburg gehörend. Schobers Onkel ist dort Gutsverwalter, wie günstig. 6 Atzenbrugger Deutsche, es spielt Paul Badura Skoda. Paul Badura-Skoda mit sechs Atzenbrugger Tänzen, sogenannten Deutschen, also im Dreiviertel- oder Dreiachteltakt, geschrieben und auch zu tanzen. Die Künstlerkreise entfalten die unterschiedlichsten Aktivitäten. Gemeinsam gelesen wird viel und regelmäßig, oft trifft man sich aber auch einfach nur im Wirtshaus. Zu den Aktivitäten gehören auch die von Anton von Spaun und Johann Meyerhofer zeitweise herausgegebenen Beiträge zur Bildung für Jünglinge. Darin setzt man sich unter anderem mit dem Freundschaftsbegriff auseinander und die Emphase, in der das geschieht, ist typisch für den Schubert-Kreis und seine Zeit. Freundschaft heißt es da, befreie von Gewalt, begeistere zum Siegen oder Sterben, lehre Bürgertugend, sei der Schrecken der Tyrannen und belebe die verfallenden Staaten mit frischem Geiste. Hohe Ideale. Gelebt werden sie unter allen Kunstsparten gleich, das ist wichtig. Der Austausch dient dem Austausch mit anderen, nicht mit seinesgleichen. Für Schubert ist das wegweisend. Er, der eine ordentliche, aber keine überragende Schulbildung hat, profitiert von der geistigen Gewandtheit seiner Freunde und auch von ihrer politischen Gesinnung. Vor allem sind es Dichter und Maler, die Schubert inspirieren, Wort und Bild also. Aber natürlich hat er auch mit Musikern zu tun, mit anderen Komponisten. Mit Franz Lachner zum Beispiel, den er schätzt, mit Johann Jenger oder mit Anselm Hüttenbrenner. Der komponiert 1816 sein erstes Streichquartett, sein Opus 3, und Schubert schreibt über ein Thema aus diesem Quartett ein Jahr später Variationen für Klavier. Will er sich damit vor dem Freund verbeugen? Oder verbeugt er sich vielleicht vor jemand ganz anderem? Das Allegretto aus Beethovens Siebter, ein Ausschnitt daraus. Franz Brüggen leitete das Orchestra of the 18th Century und das spiele ich hier, weil es exakt das Thema ist aus Anselm Hüttenbrenners Streichquartett, auf das wiederum Schubert sich in seinen Hüttenbrenner-Variationen bezieht. Musik über Musik über Musik, wenn Sie so wollen. Der Pianist Wilhelm Kempff mit den 13 Variationen über ein Thema von Hüttenbrenner in A-Moll, Deutschverzeichnis 576. Thank you. Wilhelm Kempff mit Schuberts Hüttenbrenner-Variationen, eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Man darf sich die Künstler- und Freundeszirkel, in denen Schubert sich bewegt, nicht zu gemütlich vorstellen, nicht zu locker. Das Ganze ist ein Lebensmodell und als solches hat es Ansprüche. Nämlich, das Gute allenthalben frei und öffentlich auszusprechen, so hat es Anton von Spaun einmal formuliert. Auch setzen sich die Freunde mit theoretischen Schriften zur Kunst auseinander, mit Friedrich Schlegels Universalpoesie zum Beispiel, in der es heißt: Das Wesen der höheren Kunst und Form besteht in der Beziehung aufs Ganze. Darum sind alle Werke ein Werk, alle Künste eine Kunst, alle Gedichte ein Gedicht. Denn alle wollen ja dasselbe, das überall eine, und zwar in seiner ungeteilten Einheit. Diese Idee von einem Ganzen, diese Idee von einer Art Gesamtkunstwerk hat Schubert, den Liederfürsten, den verhinderten Opernkomponisten, sicher fasziniert. Aber man ist auch gerne lustig miteinander. So pflegt sich der Wiener Kreis um Schober Tarnnamen aus dem Nibelungenlied zu geben. Schober ist da der Grimme Hagen, der Maler Moritz von Schwind ist Giselher das Kind, Franz von Bruchmann, der angehende Jurist, ist Gunther und Schubert selbst ist Volker der Spielmann. Ein ähnliches Rollenspiel wiederholt sich in einer Parodie, die Eduard von Bauernfeld 1825 zu Silvester schreibt, diesmal aber mehr an der Commedia dell'arte orientiert. Hier übernimmt Schober den Pantalone, Schwind den Arlecchino und Schubert den Pierrot. Dass Schubert sich komponierend am komischen oder komödiantischen Fach versucht, ist allerdings eher selten. Hin und wieder tut er es, bei Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz zum Beispiel, Rezitativ und Arie auf einen in der Ferne weilenden, schmerzlich vermissten Freund. Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Und nimmer schreibst du, bleibst du verloren, ein Star verstummter und für ewige Zeit. Vielleicht zwei neue Freunde du erkoren, Assessor, denn am Tisch so breit, woran ein Aktenstoß seufzt Langeweile, um abzusterben aller Freudigkeit. Doch mein, nur wir sind's, nur uns war zu teile. Verstummen und vergessen. Armut und Not, selbst an der kleinsten Zeile, für jeden bist du schriftkrank nicht gesessen, für manchen kamen Briefe angeflogen, und nach der Eile hast du sie gemessen, doch uns erbar hast du dein Herz entzogen. Schwingt euch kühl zu Angeklagen aus empörter Brust hervor, aus empörter Brust hervor. Getragen, wacht euch an das ferne Moor, wacht euch an das ferne Moor. Schwind, das Kind so lange klagen, aus empörter Brust hervor. Schwind, das Kind so lange klagen, aus empörter Brust. Was immer mag erwidern, dieses hier saget doch, zwar vergessen jenes biedern, denken wir in Liebe noch, denken wir in Liebe noch. Schwingt das Kind zu bange, bange Klagen, schwingt das Kühn zu bange, bange Klagen. Schwingt das Kühn zu bange Klagen, aus empörter Brust hervor, aus empörter Brust, ja, aus empörter Brust hervor, aus empörter Brust hervor, aus empörter Brust hervor, aus der Brust hervor. Das Dokument einer parodistisch erhöhten Sehnsucht. Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz, Deutschverzeichnis 749. Die Interpreten waren Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Unter den Freunden gibt es also Lesegesellschaften, Wirtshausbesuche, kleinere Ausflüge, größere Landpartien, die Schubertiaden, auf die ich gleich noch kommen werde, und es gibt telepathische bzw. musiktherapeutische Sitzungen, die man abhält. Was es damit auf sich hat, erklärt das folgende Protokoll aus dem Hause des Malers Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld. Abends, 7.25 Uhr, fiel die Somnambule Luise Mora in Trance, als Herr Schubert einen jener deutschen Tänze spielte, welcher wie gewöhnlich bei ihr diese Wirkung hervorbringt. Unter anderen Stücken wurde auch Der Wanderer, von ihm selbst komponiert, gespielt, welcher ebenfalls einen tiefen Eindruck auf sie machte. Sie begehrte, wach zu werden. Mit dem Wanderer ist wohl die berühmte Wanderer-Fantasie gemeint, die Schubert im November 1822 schreibt. Und vielleicht bleibt in diesem Protokoll bewusst etwas undeutlich, ob die Patientin durch die Fantasie nun weiter in Trance gehalten wurde oder ob ihr rabiater Wanderschritt sie vielmehr erwachen ließ. Schubert als Hypnotiseur, was für eine Idee! Doch wenn, dann wäre wohl die Wanderer-Fantasie dafür geeignet, einen in Trance zu versetzen, weil sie auf einem einzigen musikalischen Motiv fußt und ihre vier Sätze ineinander übergehen und weil das Ganze so vielsagend schillert zwischen Fantasie und Sonate. Der Sog, den das hat, dieser Sog ist jedenfalls sehr schubertisch. Die Fantasie in C-Dur, Deutschverzeichnis 760, Opus 15, die Wanderer-Fantasie. Es spielt Sjatoslav Richter. Thank you. Der Teufel soll dieses Zeug spielen, hat Schubert angeblich ausgerufen bei dem Versuch, seine Fantasie in C-Dur, Deutschverzeichnis 760, selbst aufzuführen. Die legendäre Wanderer-Fantasie, zweifellos eines seiner technisch anspruchsvollsten Werke überhaupt. Wir hörten eine Aufnahme mit Sjatoslav Richter aus dem Jahr 1963. Immer wieder gibt es in den Künstlerkreisen auch Entfremdungen, Zerfallsprozesse, etwa wenn sich die Zusammensetzung ändert. Der harte Kern aber bleibt bestehen. Ihn bilden Schober, Schwind, Schubert und Bauernfeld. Und wie weit das geht, wie eng Kunst und Leben miteinander verzahnt sind, das zeigen Eduard von Bauernfelds Erinnerungen. In der Frage des Eigentums war die kommunistische Anschauungsweise vorherrschend. Hüte, Stiefel, Halsbinden, auch Röcke und sonst noch eine gewisse Gattung Kleidungsstücke, wenn sie sich nur beiläufig anpassen ließen, waren Gemeingut. Wer eben bei Kasse war, zahlte für den oder die anderen. Natürlich, dass Schubert unter uns die Rolle des Krösus spielte und ab und zu in Silber schwamm, wenn er etwa ein paar Lieder an den Mann gebracht hatte. Einer für alle, alle für einen. Was für ein gelebtes Ideal. Dieses Ideal steht sozusagen hinter allem, auch hinter einer Oper wie Alfonso und Estrella, wenn sich am Ende alle Konflikte lösen und die Idylle über die harte politische Realität siegt. Rezitativ, Terzett und Finale aus dem dritten Akt. Empfange nun aus meiner Hand, hab ich dich, Vater, wieder, die Schwerter hochgeschwungen. Nikolaus Harnoncour leitet die Berliner Philharmoniker. Des neuen Bundes Unterpfand. Nimm deine Tochter hin, täusch mich mein trunkner Sinn. Welche Klänge! nicht ich. Er ist ein König. Du König! König! Ja, ich bin der König. Ach, ja, es ist Freilach. Christian Gerhaher, Jochen Schmeckenbecher, Dorothea Röschmann, Kurt Streit, Hanno Müller-Brachmann sowie der Rundfunkchor Berlin und die Berliner Philharmoniker unter Nikolaus Harnoncourt mit dem Finale aus Schuberts Oper Alfonso und Estrella, die zu Lebzeiten des Komponisten nie aufgeführt wurde. Welche Rolle spielt Schubert im Kreis seiner Freunde? Glaubt man Moritz von Schwinds Sepia-Zeichnung? Eine bedeutende. Der Komponist sitzt im Zentrum des Bildes, wie gesagt. Die Gesellschaft scheint ihn zu brauchen. Schubertiade, so heißt der Titel dieser Zeichnung. Schubertiaden sind größere Veranstaltungen ab Januar 1821, bei denen Schuberts Musik im Vordergrund steht und zu denen formell eingeladen wird, oft mit Tanz im Anschluss. Ohne Schubert, ohne die Musik hätte das natürlich nicht funktioniert. Allerdings gibt es den einen Schubert, den öffentlichen, den geselligen, nicht ohne den anderen. Ohne denjenigen, der ganz mit sich allein sein muss, um an musikalischen Problemen und Fragen zu arbeiten. Das klingt sehr wenig nach geselliger Unterhaltungsmusik. Das Klavierduo Jara Thal und Andreas Grothäusen mit einer späten Fuge in E-Moll, ursprünglich für Orgel zu vier Händen komponiert. Und das ist eben auch Schubert, ernst, grüblerisch, schwermütig. Als er begreift, was seine Syphilis-Diagnose bedeutet, entfremdet er sich mehr und mehr von den Freunden. Sie sind gesund, für sie geht das Leben in der Kunst weiter und auch der Traum vom Tod als Erlösung. Für ihn wird der Tod zur bitteren Realität. Schubert war lange und schwer krank gewesen, schreibt Meyerhofer. Er hatte niederschlagende Erfahrungen gemacht. Dem Leben war die Rosenfarbe abgestreift. Für ihn war Winter eingetreten. Diesen Winter, und das ist das Großartige, fasst Schubert auch am Ende seines Lebens in Töne, die immer noch von Sehnsucht sprechen und von Hoffnung. Anna Lucia Richter, Gerold Huber und Matthias Schorn mit dem Hirt auf dem Felsen. Die junge Sopranistin Anna Lucia Richter mit dem Hirt auf dem Felsen, eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Begleitet wurde sie von dem Pianisten Gerold Huber und dem Klarinettisten Matthias Schorn. Nächste Woche in Folge 13 lautet das Thema »Grün ist alle Utopie«. Und das ist natürlich nicht tagespolitisch gemeint, sondern beschäftigt sich mit Schubert auf Landpartie. Ich bin Christine Lemke-Matwei und gebe Ihnen jetzt noch ein paar Walzertakte mit in einen hoffentlich schönen Sonntagabend.